Gesichtern sehen. Der Sieg wird unser sein. Deutschland sei der Stolz. Mit wieder neuen Farben. Für ein paar Tage werden die Grenzen verschoben. Deutschland, unsere Fußballmacht. Wir sind alles deutsche Jungs.